Erster, der Älteste, schreibt an seinen lieben Freund Gaius. Ich liebe dich wirklich. Zweiter, mein Freund, ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dir Gesundheit für deinen Körper und deine Seele. Dritter, ich freue mich sehr. Brüder kamen zu mir und erzählten von dir. Du lebst nach der Wahrheit. Viertes, nichts macht mich glücklicher als das. Meine Kinder leben nach der Wahrheit. Fünfter, mein Freund, du handelst treu. Du hilfst den Brüdern und auch den Fremden. Sechster, sie haben der Gemeinde von deiner Liebe erzählt. Bitte hilf ihnen weiter auf ihrer Reise. Das gefällt Gott. Siebter, sie reisen für den Namen von Jesus. Sie nehmen kein Geld von Menschen, die Gott nicht kennen. Achter, wir müssen diesen Menschen helfen. So arbeiten wir zusammen für die Wahrheit. Neunter, ich schrieb einen Brief an die Gemeinde. Aber Diotrephes will der Chef sein. Er hört nicht auf uns. Zehnter, wenn ich komme, spreche ich über seine Taten. Er sagt böse Dinge über uns. Er nimmt die Brüder nicht auf. Er stoppt andere und wirft sie aus der Gemeinde. Elfter, mein Freund, mache nichts Böses nach. Tue nur das Gute. Wer Gutes tut, gehört zu Gott. Wer Böses tut, kennt Gott nicht. Zwölfter, alle sagen gute Dinge über Demetrius. Die Wahrheit zeigt das auch. Wir sagen es auch. Du weißt, dass wir die Wahrheit sagen. Dreizehnter, ich will dir noch viel mehr schreiben. Aber ich will nicht mehr mit Stift und Tinte schreiben. Vierzehnter, ich hoffe, ich sehe dich bald. Dann sprechen wir persönlich miteinander. Fünfzehnter, ich wünsche dir Frieden. Die Freunde hier grüßen dich. Bitte grüße jeden Freund bei dir mit seinem Namen.